Ja, wir hatten ja so ein Kaffeeschränkchen. Da steht noch im Flur, wenn du raufkommst, musst du gleich mal gucken. Ich meine, da steht ein Jätchen vor. So ein Blechkasten und so ein Türchen, da hatten wir den Kaffee immer drin. Im übrigen Laden war ja hauptsächlich Brot und Gebäck. Und Kaffee wurde dann auch verkauft. Und als wir dann im Krieg alles verloren hatten, da hat meine Mutter die Adresse von dem Kaffee, von der Kaffeerösterei aus Bremen dann angeschrieben und dann haben die uns Kaffee geschickt. Und dann war meine Mutter sehr froh, wir hatten ja keinen Verdienst mehr. Und dann hat sie allen Verwandten und Bekannten immer den Kaffee gebracht. Unser Hansi wusste noch, hier mein Neffe, dass er zur Kohlenhandlung Vatheuer dann auch den Kaffee hinbrachte und dann hat er 5 Mark geschenkt gekriegt als Taschengeld. Oder? Ja, also Wow. das, sagt er, da bin ich immer gerne hingegangen. Naja, und Tante Trautchen, Tante Lisbeth, Tante Mia, wie sie alle hießen, die bezogen alle bei unserer Mutter dann noch den Kaffee. Und eines Tages, Das war, als das Geschäft als wir unser ausgebombt Geschäft, war, oder? das Geschäft hatten wir ja, also das ganze Haus war ja abgebrannt im Krieg. Und der Laden vorne war erst wohl noch ein bisschen, dass sie was rausholen konnten. Da hatte einer dieses Kaffeeschränkchen rausgeholt. Und was hatten wir denn sonst noch rausgeholt? Sonst war nicht mehr viel da zu retten. Es brannte ja alles hier lichterloh.